NWP-Communications Fernsprecher Konstabler Wache an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Fahrkartenautomat der RMV, vor der zwei Damen stehen und Fahrkarten ziehen, sowie ein Aufzug, der die B-Ebene bzw. den Bahnsteig anzeigt. Zur unmittelbaren Umgebung gehört dann noch das Meisters Food, ein Getränkegeschäft, das auch Speiseeis, Wasser und Süßigkeiten verkauft. Und auf der Schaufensterscheibe die Aufschrift trägt: kein Geldwechsel und alle Getränke eisgekühlt. Ansonsten, außer zahlreichen Reisenden, die hier mit Kinderwagen, Gehhilfen oder Skateboards die Passage passieren, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.